1 Live. Noob und Nerd. Das total verrückte Ferienabenteuer. Globetrotter, Roffelkopter. Dennis. Kreuzfahrtdeck. Die Kreuzfahrt ist voll entspannt. Den ganzen Tag rumhängen und nichts tun. Da mag man gar nicht an zu Hause denken. Zu Hause ist voll anstrengend. Den ganzen Tag rumhängen und nichts tun. Da wünscht man sich echt auf eine Kreuzfahrt. Komm, wir gehen zum gepflegten Alkoholfrühstück in der Tropical-Schnaps-Oase. Das kann ich alles nicht essen und trinken. Ich gehe zum Allergiker-Frühstück. Was gibt's da? Frühstücksfreies Frühstück. Also Abendbrot. Die denken wirklich an alles. Fuck, wir müssen jetzt ins Theater. Sie singt doch die Hauptrolle im MacGyver-Musical. Geil, es geht los. Schreiber und ein Gummiband, das ergibt eine tolle Waffe. Kugelschreiber, Gummiband. Nice. Komm, wir gehen zum Volleyballkurs mit Kiffer Kai. Hallo, ich wollte eigentlich Bälle mitbringen, habe ich aber vergessen. Wieso schaukelt der Volleyballplatz eigentlich so? Wir sind auf einem Schiff. Oh, und wer füttert jetzt meinen Papagei zu Hause? Oh, Zeit für den Landgang. Kommen Sie mit, wir schauen uns einen Wasserfall an. Das ist ein Wasserfall. Und jetzt zurück, es gibt schon wieder Essen. Hier sieht man richtig was von der Welt. Yeah, Welt. Noob und Nerd. Auch im Netz. 1live.de